dich bei mir, ich mache mal Kultur. Ein Ausflug in so Wewelsburg, den Großvätern auf der Spur. Überall stand dort geschrieben, die sei die Schreckensburg schlechthin. Und während ich den Wewelsburger aß, da kam mir in den Sinn. Sie wollen Eintritt, sie wollen Spenden. Sie machen Geld mit Postkarten und Präsenten. Die alten Zeichen, die alten Namen. Sie stehen überall auf den Reklamen. Du sollst bezahlen und konsumieren. Toiletten und Parkplatzgebühren. Sie wollen dir jeden Euro nehmen. An Plätzen, für die sie sich so schämen. Von Detmold ging es weiter hin zu Arminius, wo man am Eingang, wie soll's anders sein, Eintritt zahlen muss. Und willst du noch die Treppen hoch, um die Aussicht zu genießen, musst du in den Münzapparat noch einen extra Euro schieben. Sie wollen Eintritt, sie wollen Spenden. Sie machen Geld mit Postkarten und Präsenten. Die alten Zeichen, die alten Namen. Sie stehen überall auf den Reklamen. Du sollst bezahlen und konsumieren. Toiletten und Parkplatzgebühren. Sie wollen dir jeden Euro nehmen. An Plätzen, für die sie sich so schämen. Reich war grauenvoll und das hat viele Gründe. Und einer steht noch heute Meter hoch in Peenemünde. Werner von Brauns V2 Raketen, Vergeltung mit Düsenstrahlen. Noch heute kannst du sie sehen, aber vorher bitte zahlen. Sie wollen Eintritt, sie wollen Spenden. Sie machen Geld mit Postkarten und Präsenten. Die alten Zeichen, die alten Namen. Stehen überall auf den Reklamen. Du sollst bezahlen und konsumieren. Toiletten und Parkplatzgebühren. Sie wollen dir jeden Euro nehmen. An Plätzen, für die sie sich so schämen. Euro nehmen an Plätzen, für die sie sich so schämen.